Telekom Fernsprecher Bergmannstraße, Ecke Mar-Heinecke-Platz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört das Geräusch einer Kreissäge. Die kommt von der Baustelle, denn derzeit wird die Mar-Heinecke-Markthalle umgebaut. Ansonsten, außer urlaubsmäßig umherschlendernden Touristen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.